Wir haben's gleich gespürt, vom ersten Augenblick zusammen. Verdammt, was war das? Es war uns beiden klar, was Großes fängt jetzt an. Ich weiß noch, wir brauchten nie ein Ziel, einfach in die Nacht hinein. Perfekte Jahre, ich hab dir oft gesagt, das hier darf nie zu Ende sein. Komm, halt die Zeit an. Genau jetzt, genau hier, so wie es ist, muss es bleiben. Genau jetzt, genau hier, sind unsere besten Zeiten. Jede Nacht für die Ewigkeit, ich will, dass es für immer bleibt. Genau jetzt, genau hier, sind unsere besten Zeiten. Zusammen losgerannt, verdammt, wir haben viel erlebt. Perfekte Jahre, wir haben gemeinsam nur für den Augenblick gelebt. Ich weiß noch, uns war egal, was kommt, haben uns ins Chaos reingestürzt. Das war unglaublich, nur eins, was wichtig war, wir haben die Freiheit gespürt. Komm, halt die Zeit an. Genau jetzt, genau hier, so wie es ist, muss es bleiben. Genau jetzt, genau hier, sind unsere besten Zeiten. Sind unsere besten Zeiten. Wann geht die Sonne auf? Hey, wir denken gar nicht dran. Ich will kein Morgen, ich will kein Irgendwann. Komm, halt die Zeit an.